Erster, das Wort des Herrn kam zu mir. Zweiter, warum singt ihr dieses Sprichwort in Israel? Es sagt, die Väter aßen saure Trauben. Die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Dritter, der Herr Gott sagt, ich lebe. Niemand von euch soll dieses Sprichwort in Israel singen. Vierter, alle Menschen gehören mir. Der Vater gehört mir, der Sohn gehört mir. Wer sündigt, der wird sterben. Fünfter, wenn ein Mensch gut ist und richtig handelt, sechs. Er ist kein Opferfleisch auf den Bergen. Er betet keine Götzen in Israel an. Er schläft nicht mit der Frau seines Nachbarn. Er kommt einer Frau nicht nahe, wenn sie unrein ist. Siebter, er unterdrückt niemanden. Er gibt ein Pfand zurück. Er erpresst niemanden. Er gibt dem Hungrigen Brot. Er gibt dem Nackten Kleidung. Achter, er leiht kein Geld mit Zinsen aus. Er tut nichts Böses. Er urteilt ehrlich zwischen den Menschen. Neunter, er lebt nach meinen Regeln und Gesetzen. Er ist ehrlich. Dieser Mensch ist gut und wird leben. Das sagt der Herr Gott. Zehnter, aber wenn dieser Mann einen gewalttätigen Sohn hat. Der Sohn tötet Menschen und tut Böses. Elfter, der Sohn lebt nicht wie sein guter Vater. Er ist auf den Bergen. Er schläft mit der Frau seines Nachbarn. Zwölfter, er unterdrückt arme Menschen. Er erpresst sie. Er gibt Pfänder nicht zurück. Er betet Götzen an. Er tut schlimme Dinge. Dreizehnter, er leiht Geld mit Zinsen aus. Soll er leben? Nein, er wird nicht leben. Er hat diese schlimmen Dinge getan. Darum muss er sterben. Er ist selbst schuld an seinem Tod. Vierzehnter, dieser Sohn hat dann einen Sohn. Der Enkel sieht alle Sünden seines Vaters. Er hat Angst und tut nicht dasselbe. Fünfzehnter, er ist nicht auf den Bergen. Er betet keine Götzen in Israel an. Er schläft nicht mit der Frau seines Nachbarn. Sechzehnter, er unterdrückt niemanden. Er nimmt kein Pfand. Er erpresst niemanden. Er gibt dem Hungrigen Brot. Er gibt dem Nackten Kleidung. Siebzehnter, er tut nichts Böses. Er nimmt keine Zinsen. Er lebt nach meinen Gesetzen und Regeln. Er wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben. Er wird leben. Achtzehntes, sein Vater hat Menschen unterdrückt und erpresst. Er hat Schlechtes getan unter seinem Volk. Darum muss der Vater sterben. Neunzehnter, ihr fragt, warum trägt der Sohn nicht die Schuld des Vaters? Aber der Sohn hat richtig gehandelt. Er hat meine Regeln befolgt. Darum wird er leben. Zwanzigster, wer sündigt, der wird sterben. Ein Sohn trägt nicht die Schuld des Vaters. Ein Vater trägt nicht die Schuld des Sohnes. Ein guter Mensch bekommt Lohn für sein Gutes. Ein schlechter Mensch bekommt Strafe für sein Schlechtes. 21. Wenn ein schlechter Mensch seine Sünden aufgibt. Er befolgt meine Regeln und handelt richtig. Dann wird er leben und nicht sterben. 22. Mann wird sich nicht an seine schlechten Taten erinnern. Er hat Gutes getan. Darum wird er leben und nicht sterben. 23. Der Herr Gott sagt, freue ich mich über den Tod eines schlechten Menschen? Nein. Ich freue mich, wenn er sich ändert und lebt. 24. Wenn ein guter Mensch aufhört, gut zu sein. Er tut dann schlimme Dinge wie ein schlechter Mensch. Man wird sich nicht an seine guten Taten erinnern. Wegen seiner Sünden muss er sterben. 25. Ihr sagt, was der Herr tut, ist nicht richtig. Hört zu, ihr Leute von Israel, ist mein Handeln nicht richtig? Oder ist euer Handeln nicht richtig? 26. Wenn ein guter Mensch schlecht wird und Böses tut. Dann muss er sterben. Wegen seiner bösen Taten muss er sterben. 27. Wenn ein schlechter Mensch seine schlechten Taten aufgibt. Er handelt dann richtig und gut. Dann wird er leben. 28. Er hat seine schlechten Taten aufgegeben. Darum wird er leben und nicht sterben. 29. Das Volk Israel sagt, was der Herr tut, ist nicht richtig. Ist mein Handeln nicht richtig, Volk Israel? Oder ist euer Handeln nicht richtig? 30. Darum werde ich jeden von euch richten, Volk Israel. Das sagt der Herr Gott. Ändert euch und lasst eure Sünden. Dann werdet ihr nicht schuldig sein. 31. Lasst alle eure Sünden, die ihr gegen mich getan habt. Bekommt ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, Volk Israel? 32. Der Herr Gott sagt, ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen. Ändert euch, damit ihr leben könnt.